Did you feel my frustration yesterday in Was the ist? devotional? Habt ihr gestern meine Frustration in der Andacht gespürt? Hate social injustice. Ich hasse soziale Ungerechtigkeit. Injustice is a worldly thing. It's not the heart of Jesus. Soziale Ungerechtigkeit ist eine weltliche Sache. Es ist nicht das Herz Jesu. I've decided that I will by no means embrace the system of this world. Ich habe entschieden, dass ich auf keinen Fall das System der Welt annehme. Look what John says in 1 John chapter 2. Schaut, was Johannes in 1. Johannes 2,15 sagt. He says, do not love the world nor the things of this world. Er sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Do not love the world nor the things of this world. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. You know, if you're dead to the world and the world is dead to you, you're not going to love it. Wenn ihr der Welt gestorben seid und die Welt euch, dann werdet ihr sie nicht lieben. You know, the Lord has been speaking to me about liking things or loving things. Der Herr hat zu mir gesprochen darüber, Dinge zu mögen und Dinge zu lieben. I like things that this world has to offer. Ich mag Dinge, die die Welt anzubieten hat. Some things I think are terrible. Okay. Einiges finde ich schrecklich. But I'm very thankful that I can drive a car. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich ein Auto fahren darf. I'm thankful there's good food in our house. Ich bin dankbar, dass es bei uns zu Hause gutes Essen gibt. Thankful that God is looking after us. Ich bin dankbar dafür, dass Gott auf uns schaut. But there's nothing that this world has to offer that I love, even though I like it. Aber es gibt nichts in dieser Welt, das ich liebe, obwohl ich es mag. The moment you really love something, you've surrendered to that. Aber in dem Moment, wo ihr etwas liebt, habt ihr euch dem hingegeben. Now this has taken hold of your life. Und das hat dann euer Leben erfasst. And the Bible tells us we must not love the system of this world, neither must we love the things of this world. Und die Bibel sagt, dass wir nicht das System dieser Welt lieben dürfen, noch die Dinge dieser Welt. Look how he explains this so clearly in verse 16. Schaut, es ist so klar in Vers 16 erklärt. For everything that is in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, but is of the world. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. How crazy is this? Wie verrückt ist das? If you are identified with Jesus on the cross and are dead to the world, Wenn du mit Jesus am Kreuz identifiziert und der Welt gestorben bist, musst du die Schrift akzeptieren. Three things John says. Johannes sagt drei Dinge. The lust of the flesh. Die Begierde des Fleisches. The meaning in the original Greek, it means the desires of the body, that which pampers our appetites. Das bedeutet im Originalgriechischen die Sehnsüchte des Körpers, die unsere Begierden anreden. You know, it's very strange how Christians basically can't fast. Es ist sehr komisch, wir Christen einfach nicht fasten können. We have developed a theology about fasting that is not even biblical. Wir haben eine Theologie über das Fasten entwickelt, das nicht einmal biblisch ist. I was shocked the first time when I came to a church and they say, oh, we're doing a 21-day fast. Ich war schockiert, als ich das erste Mal in eine Gemeinde gekommen bin und gesagt wurde, oh, wir machen jetzt ein 21-tägiges Fasten. Wonderful, we will join you. Und ich sagte, wunderbar, wir werden mitmachen, Debbie und ich. Let's not eat for 21 days and drink water only and spend a lot of time with Jesus. Also essen wir jetzt 21 Tage nichts, trinken viel Wasser und verbringen viel Zeit mit Jesus. Do you know what they did? Wisst ihr, was sie macht? They ate one meal every day for 21 days and that meal was a huge meal. Sie aßen jeden Tag eine Mahlzeit während 21 Tagen und diese Mahlzeit war riesengroß. We talk bad about the Muslims, but that's nothing else but a Ramadan. Wir reden schlecht über Moslems, aber das ist nichts anderes als ein Ramadan. That's what they do. Das machen die da so. They do a fast, which means once a day they eat a lot of food. Sie fasten, was bedeutet, dass sie einmal am Tag viel Essen zu sich nehmen. Look, first of all, fast means not to eat. Erstens, fasten bedeutet nichts zu essen. But secondly, when John said we must not love the things of this world and the world. Und zweitens, wenn Johannes sagt, dass wir die Dinge dieser Welt und die Welt nicht lieben dürfen, he's explaining it. Erklärt es wie folgt. He says, don't love the things that pamper your appetite. Liebt die Dinge nicht, die eure Begierden anreden. You know, I've seen people that if they don't understand this and embrace this, ich habe Menschen gesehen, die, wenn sie das nicht verstehen und annehmen, satisfied. Niemals zufrieden sein werden. Today it has to be a Mercedes. Heute muss es ein Mercedes More sein. Good enough, has to be BMW. Morgen ist es nicht mehr gut genug, dann muss es ein BMW sein. That doesn't satisfy, then it's going to be Porsche. Und wenn das nicht mehr genug ist, muss es ein Porsche sein. Then that doesn't satisfy, it's going to be Ferrari. Und wenn das nicht mehr reicht, muss es ein Ferrari sein. There's no more satisfaction. Es gibt keine Befriedigung mehr. Doesn't matter with how many Bible verses you justify this, if you love the world and the world has gripped you, you're not crucified. Es ist egal, mit wie vielen Bibelversen ihr das rechtfertigt. Wenn ihr die Welt liebt und sie euch ergriffen hat, dann seid ihr nicht gekreuzigt. If you love the world, the love of the Father is not in you. That's a frightening scripture. Wenn ihr die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Das ist eine angsteinflößende Schriftstelle. So what are the appetites that drive you? Was sind jetzt die Begierden, die euch lenken? What are the appetites that motivate you? Was sind die Begierden, die euch motivieren? Are you driven by your appetites the same way that this world is driven by? Seid ihr von euren Begierden auf gleiche Art und Weise getrieben, wie diese Welt getrieben ist? And you should embrace the cross. Dann solltet ihr das Kreuz annehmen. I have a good revelation for you. Ich habe eine gute Offenbarung für euch. A golden key. Und einen goldenen Schlüssel. It doesn't hurt to embrace the cross unless you fight it. Es tut nicht weh, das Kreuz anzunehmen, außer ihr kämpft dagegen. See, death only hurts if you fight against it. If you embrace it, it does not hurt, because you'll be dead quick. Tod schmerzt nur, wenn man dagegen kämpft, wenn ihr ihn annimmt, nicht. Embrace the cross and it doesn't hurt. Nehmt das Kreuz an, es tut nicht weh. Fight the cross, it hurts. Der Kampf gegen das Kreuz schmerzt. I hope you get that. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. See you tomorrow. Bis morgen.